Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Liebe Freunde, wir sind heute nochmal auf den Münchner Life Science Tagen. Also Life Science heißt Lebenswissenschaften. Und wenn es natürlich um Leben geht, dann sind wir von Alpha Centauri die Richtigen, wenn wir über das Thema reden wollen, außerirdisches Leben. Und eine der merkwürdigerweise häufig gestellten Fragen ist, gibt es Außerirdische? Deswegen ist das Thema in der Tat heute, gibt es Außerirdische? Also gibt es noch andere Lebewesen außer uns im Universum? Und ich halte das für ziemlich gefährlich, was ich da mache. Weil ich habe mir das heute Morgen schon gedacht, verrückt bin. Wie kann ich in einem Universum, in dem es 100 Milliarden Galaxien gibt, mit jeweils 100 Milliarden Sternen, also es gibt 100 Milliarden mal 100 Milliarden Objekte im Universum, wie kann ich, auch in dem Fall als kleines grünes Männchen, über eine solche Frage reden? Der Mann, der hat sie doch nicht mehr alle, möchte man denken. Vielleicht ist es ja so, aber ich möchte gerne eine These heute vertreten, nämlich die These, und die ist wissenschaftlich einigermaßen fundiert, die These, der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Warum ist das so? Nun, die Naturwissenschaften leben von einer ganz bestimmten Hypothese, wenn sie die Natur betrachten. Namentlich die Astronomen leben davon, wenn sie sich in dem Himmel da draußen anschauen und versuchen herauszufinden, wie die Dinge da draußen funktionieren. Nämlich von der These, die Naturgesetze sind überall im Universum die gleichen. Nicht nur die gleichen, sondern dieselben. Ja? Also, wenn der Außerirdische ein Fisch wäre, nehmen wir nur mal an, ja? Der Außerirdische ist ein Fisch und entwickelt jetzt Hochspannungstechnologie. Das macht er nicht lange. Das macht er einmal. Und dann nie wieder. Warum? Weil die Gesetze der Elektromagnetismus natürlich auch auf diesem anderen Planeten funktionieren. Und wenn man in der Badewanne sitzt und es fällt einem ein Radio da rein, dann war es das. Und zwar genauso hier auf der Erde wie natürlich auf irgendeinem beliebigen Planeten. Das jetzt nur mal als Beispiel. Wenn der Außerirdische Atombomben baut, dann explodieren die auf seinem Planeten genauso wie bei uns. Der Außerirdische wird ein Gewicht haben. Ja? Also eine Schwerkraft, die ihn auf dem Boden hält. Warum? Weil die Gesetze der Schwerkraft auf irgendeinem beliebigen anderen Planeten im Universum genauso wirken wie bei uns. Es gibt auch bei einem Außerirdischen kein Perpetuum mobile. Mit anderen Worten, der kann nicht 360 fahren und dabei nur 2 Liter Sprit verbrauchen. Ja, das wird ihm nicht gelingen. Mit anderen Worten, worauf will ich hinaus? Der Außerirdische muss morgens aus dem Bett. Warum? Es wird auch bei ihm einen Morgen geben, weil es für jeden vernünftigen oder es vernünftig ist falsch, streichen, Schnitt. Ein biologischer Mechanismus oder Organismus braucht einfach Ruhephasen. Auf einem Planeten zum Beispiel, der von 2 oder 3 Sonnen beschienen wird, sodass überhaupt keine Möglichkeit für den Organismus da ist, sich mal zurückzuziehen, also nicht beschienen zu werden. Auf einem solchen Planeten ist es extrem schwierig, sich vorzustellen, dass da Leben existiert. Das Leben ist einfach ständig da und hätte ein Riesenproblem am Hals, wenn es über mehrere Milliarden Jahre nicht mal eine Möglichkeit gäbe, sich zurückzuziehen. Das ist erstmal die Grundthese. Das heißt, der Außerirdische, wenn es ihn gibt, leidet genauso oder freut sich genauso an der Natur wie der Mensch, ja, wie er es tut. Gut, wenn er es tut. Okay, schauen wir uns die astrophysikalischen Gegebenheiten an. Leben bedeutet Informationsübertragung. Also, da wird Information von einer Generation an die andere übergeben. Auch wenn das heute im Allgemeinen oder sehr häufig ja nicht mehr der Fall ist, dass die Alten den Jungen noch irgendwas erzählen können. Nein, in dem Fall ist es eine mikrobiologische Informationsübertragung, dass nämlich die eine Generation überträgt, und zwar schlicht und ergreifend durch das Überleben, was ist erfolgreich. Eine Informationsübertragung auf diesem Niveau, und zwar völlig egal, wo das im Universum passieren soll, hat immer was damit zu tun, dass sich Atome strukturieren. Ja? Wie machen wir das? Eine Gaswolke jetzt zum Beispiel. Eine Gaswolke, also richtiges großes Teil, 100 Lichtjahre groß, ne, enthält praktisch keine Information. Die ist einfach nur warm und sonst nichts. Ein Kristall allerdings zum Beispiel, ein Kristall enthält sehr wohl schon Informationen. Ne? Die Atome sind richtig strukturiert, in Kristallgittern strukturiert und in Kristallen kann man hervorragend Informationen übertragen. In der Gaswolke nicht. Warum nicht? Nun, in der Gaswolke bewegen sich die Teilchen völlig durcheinander. Wenn also ein Organismus Informationen überträgt, dann vollzieht sich das in der Strukturierung von Molekülen. Nämlich, welches Molekül ist es bei uns? Ganz einfach, Kohlenstoff. Kohlenstoff ist das Atom, das die Moleküle aufbaut. Kohlenstoff ist das bindungsfähigste, was es im Universum überhaupt gibt. Wir schauen irgendwo in den interstellaren Raum und was sehen wir? Schnaps, Ameisensäure, Blausäure, bis zur einfachsten Aminosäure. Das heißt, im Universum gibt es, obwohl es da nun wirklich äußerst unangenehm ist, es ist kalt, es gibt Radioaktivität, die Hülle und die Fülle, kosmische Strahlung mit irrsinnigen Energien und es bilden sich Kohlenstoffmoleküle, Kohlenwasserstoffmoleküle. Das Leben könnte das auch mit Silizium machen. Ja, erinnern Sie sich noch, Periodensystem, Wasserstoff, Helium und dann kommen diese ganzen anderen Elemente. Und Kohlenstoff und Silizium haben eigentlich die gleiche Außenstruktur, nämlich 4 Außenelektronen. Erinnern Sie sich noch? Ja? Chemie damals, das war das mit den Bindungsärmchen. Also, Silizium könnte das auch. Auf unserem Planeten zum Beispiel ist Silizium viel häufiger als Kohlenstoff. Und doch hat sich das Leben auf unserem Planeten für Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff entschieden. Warum? Naja, ganz einfach. Das sind die häufigsten Elemente, die es im Universum gibt. Ja? Das sind diejenigen, die von den Sternen am einfachsten erbrütet werden und am häufigsten erzeugt werden. Das heißt, die Anordnung von Atomen in Kohlenwasserstoffverbindungen, das wird die Grundlage sein für Leben von Außerirdischen auf anderen Planeten. Ich war früher immer der Meinung, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass es wahnsinnig schwierig ist, irgendwo ein Lebewesen zu erzeugen, wie diese Einzeller, die wir auf der Erde ja schon seit knapp 4 Milliarden Jahren haben. Inzwischen bin ich da ein bisschen vorsichtiger geworden. Nachdem man nämlich in Experimenten herausgefunden hat, dass es in der Tat Bakterien gibt, die die Eiseskälte und die hochgefährliche Situation im Weltraum überleben können, also immerhin 6 Jahre überleben können. Und deswegen würde ich heute folgende These vertreten. Der Außerirdische ist A, auch nur ein Mensch, der muss sich also mit den Naturgesetzen dieses Universums auseinandersetzen. Und B, grüner Schleim ist wahrscheinlich kein Problem. Also die Entstehung von grünen Einzellern, von einfachen Systemen, Kohlenwasserstoffverbindungen, die sich dann zu relativ einfachen Systemen zusammenbauen, das dürfte kein Problem sein. Es ist ein irre weiter Schritt von einem Einzeller bis zu einer Person, die darüber spricht, was ein Einzeller macht. Ja. Also von uns bis zu den Einzellern ist es eine ziemliche Lücke. Trotzdem bestehen wir aus diesen Lego-Bausteinen, nämlich diesen Einzellern. Ja. Worauf will ich hinaus? Ich will auf Folgendes raus. Auch der Außerirdische ist ja nicht so entstanden. Natürlich könnte man den Eindruck gewinnen, naja, wenn man sich unseren direkten Lebensraum so anschaut, dieser Planet wäre schon immer von Menschen bewohnt gewesen. Ist aber nicht der Fall. Jeder Geologe kann Ihnen sagen, dass das, was wir in der Zeitskala des Planeten darstellen, so gut wie nichts bedeutet. Überhaupt nichts. Wenn man die Erdgeschichte in einen Tag zusammenschnurrt, dann ist das, was der Mensch darstellt, im Wesentlichen, glaube ich, die letzte Minute vor 23.59 Uhr. Alles andere davor, damit haben wir nichts zu tun. Das heißt, wir, und jetzt kommt die nächste Hypothese, wir sind, wenn wir der Normalfall sind im Universum, das mag jetzt für manche enttäuschend sein, das kann ich mir vorstellen, aber wenn wir der Normalfall sind und die anderen sind genauso, ja, also erstmal, sie sind, also Sie merken schon, ich beantworte die Frage, gibt es Außerirdische mit einem deutlichen Jein? Also, wahrscheinlich sind sie, denn wenn wir der Normalfall sind, dann sind die anderen auch der Normalfall. Wenn sie der Normalfall sind, dann müssen sie gewisse Randbedingungen einfach erfüllen, genau wie wir auch. So, und jetzt kommen wir natürlich zu dem entscheidenden Punkt. Und der entscheidende Punkt ist, können die Außerirdischen zu uns kommen? Haben wir jemals Gelegenheit herauszufinden, ob es die Außerirdischen gibt oder nicht? Denn das, worüber ich die ganze Zeit gesprochen habe, das ist das, was man in der Juristerei Indizienketten nennt. Und eigentlich noch nicht mal sehr, sehr überzeugend, denn wer weiß schon, ob die Dinge wirklich so sind, wie wir glauben, dass sie sind. Ja? Also, wir brauchen einen handfesten Beweis dafür, dass es außerirdisches Leben gibt. Wie können wir das feststellen? Nun, die erste Möglichkeit wäre, wir fliegen hin. Das ist ein Problem, die sind ja weit weg. Also, der nächste Außerirdische, ne, also Alpha Centauri wäre der nächste Stern, sind 4 Lichtjahre grob. Und das ist zu weit. 4 Lichtjahre, das ist schon eine lange Strecke. Also wenn man sich überlegt, dass wir, wenn wir ein paar Leute zum Mars bringen wollen, dann sind die schon 6 Monate unterwegs in der kurzen Route und 12 Monate in der langen Route. Und das ist also im Vergleichsweise zu einem Lichtjahr weniger als eine Lichtsekunde. Das heißt, ja, ist Quatsch. Na, es ist schon ein bisschen länger. Es sind ein paar Lichtminuten. Aber es ist einfach zu wenig. Ne? Die Strecke bis zum nächsten Stern würde gut 75.000 Jahre dauern mit dem, was wir momentan haben. Und wer will schon in 75.000 Jahren noch irgendwas von den Leuten wissen, wenn die zurückgekommen wären? Stellen Sie sich mal vor 75.000 Jahren hätte jemand ein Raumschiff zum Alpha Centauri geschickt und die kämen heute zurück. Ja? Kein Mensch kennt die mehr. Ja? Ja? Niemand. Ja? Die kämen hierher und sagen, hört mal, wir waren auf Alpha Centauri, da geht also echt die Post ab. Und wir sagen, du hast wohl nicht mehr alle. Und wo würden die Leute hinkommen? Wer weiß, ne? Wer weiß, vielleicht sind die ja. Na gut, lassen wir das. Also gehen wir mal davon aus, dass bis heute noch niemand auf einem anderen Stern von uns gewesen ist, weil das so weit weg ist und weil diese Reihen so unglaublich lange dauern, dass ein Menschenleben dafür nicht ausreicht. Wir können also nicht hinfliegen. Das heißt, die Frage, gibt es die Außerirdischen, könnte man nur dann definitiv beantworten, wenn wir jeden Planeten im Universum anfliegen würden. Das können wir nicht. Gut, haben wir das erledigt. Wie können wir es trotzdem schaffen? Die Astronomen haben in den letzten 5 Jahren viele extrasolare Planeten entdeckt. Also wir wissen, es gibt Planeten um andere Sterne. Die sind zwar noch nicht so, wie wir sie gerne haben wollen, also schön klein und nicht zu warm und nicht zu kalt, nein, aber es gibt sie. Wir werden in den nächsten 20 Jahren eine Anlage ins Weltall stellen und werden damit nach einem Lebensmolekül suchen. Denn die einzige Möglichkeit für uns, sonst noch Außerirdische festzustellen, wäre, ihr Fernsehprogramm zu dekodieren. Ne? Vielleicht ist das ja der Grund, weshalb wir in den letzten Jahren so wenig außerirdische Besuche bekommen haben. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. In London ist ja das Büro für die UFOs ist geschlossen worden vor ein paar Monaten, weil in letzter Zeit so wenig Sichtungen waren. Warum? Möglicherweise ist es den Außerirdischen gelungen, unser Fernsehprogramm der letzten 15 Jahre zu dekodieren und haben gedacht, nee, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Denn so teilen wir uns dem Universum ja auch mit, durch die elektromagnetische Strahlung, die die Erde absondert und die nicht natürlichen Ursprungs ist, also Radio, Fernsehen und so weiter. Diese Strahlung von einem Planeten, der so weit weg wäre wie Alpha Centauri, können wir allerdings heute gar nicht aufnehmen. Wir müssen also nach einem Anzeichen suchen, dass auf dieser, was zum Beispiel, wenn wir der Normalfall sind, ja bei den anderen genauso da wäre, einem ganz klaren, physikalisch einwandfreien Beweis suchen, dass auf einer Welt, die erdähnlich ist möglicherweise oder sogar erdähnlich sein muss, denn wir sind ja der Otto-Normalverbraucher, erinnern Sie sich noch? Wir sind der Normalverbraucher. Ein Lebenszeichen eines Planeten für Biochemie. Die müssen sich ja noch nicht zum Dinosaurier entwickelt haben, aber wenigstens, dass es mal so ein bisschen grün geworden ist, ein bisschen Brodel und so weiter. Und was ist das auf unserer Erde? Ozon. Wir teilen uns ja zurzeit im Universum nur noch knapp mit ein bisschen Ozon mit. In ein paar Jahren haben wir das ja hinter uns. Das große Terraforming-Experiment Leben ohne Ozonschicht. Mal sehen, wie wir dann aussehen. Wir werden versuchen, in den nächsten 20 Jahren nach Ozonlinien zu suchen. Also es werden Teleskope im Weltall installiert werden und damit wird man endgültig die Frage beantworten können, gibt es außerirdisches Leben oder nicht? Wenn wir Ozon auf einem Planeten finden, dann haben wir es mit einem biochemischen Vorgang zu tun, globalen Ausmaßes, der ständig freien Sauerstoff zur Verfügung stellt und damit eine Ozonschicht erzeugen kann, die das Leben auf dem Planeten, auch auf dem anderen Planeten, so wunderbar beschützt hat, wie die Ozonschicht uns für gut 3,9 Milliarden Jahre auf diesem Planeten beschützt hat. Und weil diese Zustände hier so paradiesisch sind, sollten wir vielleicht nicht die Frage stellen, gibt es Außerirdische, sondern gibt es genügend vernünftige Menschen auf diesem Planeten, die diesen Planeten zu dem Paradies oder in dem paradiesischen Zustand halten, wie wir in den letzten 3,5 Milliarden Jahren gehabt haben. Machen Sie es gut.